Kundgabe 5697. Empfangen durch Bertha Dodde am 13.06.1953. Anfang. Ewigkeit. Ordnung. Vollkommenheit. Ich bin von Ewigkeit, und aus mir nahm alles seinen Anfang. Mein Geist war es, der alles schuf. Meine Liebekraft machte das Erschaffen möglich, und meine Weisheit ordnete, was nun aus meiner Kraft hervorging. Meine ersten Schöpfungen aber waren Wesen. Es waren Abbilder meiner selbst. Sie waren in ihrer Ursubstanz das gleiche wie ich. Sie waren Geist von meinem Geist. Sie waren Wesen von höchster Vollkommenheit. Denn ich hatte sie gestaltet als mein Ebenbild. Aber sie hatten einen Anfang, während ich von Ewigkeit bin. Doch was ich erschaffen habe, bleibt bestehen in alle Ewigkeit, weil mein Geist ewig nicht vergehen kann und sich in diesen geschaffenen Wesen äußern will, immer und ewig. Ich wollte mich selbst in diesen Wesen wiederfinden. Ich wollte, dass auch sie schaffen und gestalten sollten, frei aus sich heraus, doch auch in der gleichen Ordnung, die mein Urgesetz ist, von Ewigkeit. Doch ungezwungen mussten sie sich in dieser Ordnung bewegen, also in freiem Willen denken und handeln wie ich, wenn sie vollkommen sein und bleiben wollten. Was nun aus dieser meiner ewigen Ordnung heraustrat, ging wohl seiner Vollkommenheit verlustig, konnte aber nicht mehr vergehen, wenngleich es einen Anfang hatte. Es muss aber sein Bestehen als gesetzwidrig empfinden. Es muss sich der ursprünglich selige Zustand in einen unseligen verwandeln und dies aber auch Veranlassung sein zum Streben nach Vollkommenheit, um den Urzustand wiederherzustellen. Ich selbst wusste um das Heraustreten der von mir geschaffenen Wesen aus meiner Ordnung schon von Ewigkeit. Doch ich weiß auch seit Ewigkeit um das Ziel, um die endgültige Rückkehr und um die unausbleibliche Seligkeit alles dessen, was aus meiner Liebekraft hervorgegangen ist. Ich weiß, dass das Licht sich ums Unermessliche vermehren wird. Ich sehe die Herrlichkeiten meines Reiches alle meine Geschöpfe beglücken. Ich sehe das Verströmen meiner Liebekraft in die Unendlichkeit und ihre Rückkehr zu mir. Ich allein weiß es, was das bedeutet. Wenn das im freien Willen zur Vollkommenheit gelangte Geistige sich nach meinem Willen betätigt. Und ich verfolge daher mein Ziel, nach meinem Plan von Ewigkeit. Ich führe alles zur Vollendung. Ich lasse immer neue Welten erstehen, immer neue Schöpfungen, die dazu dienen sollen, meine Ordnung von Ewigkeit wiederherzustellen. Das im freien Willen unvollkommen gewordene wieder zur Vollkommenheit zu führen, zur unbegrenzten Seligkeit in und mit mir. Amen.